Good evening. Guten Abend. It's great to see everybody here. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. A full house. Ein volles Haus. In the summer. Im Sommer. On a Wednesday night. Am Mittwochabend. Without air condition. Ohne. No, it's great. Klimaanlage. It's great. Das ist großartig. Wonderful. Let's pray. Beten wir. Dear Father. Lieber Vater. Thank you for who you are. Danke für alles, was du bist. Thank you that we don't need to be afraid of death. Danke, dass wir vom Tod keine Angst haben müssen. It is not a subject we have to avoid in our conversations. Dieses Thema müssen wir nicht umgehen in unseren Unterhaltungen. Thank you for saving us. Danke, dass du uns gerettet hast. And for making life so rich here Und on earth. Dass du das Leben für uns hier auf der Erde so reich gemacht hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In relationship with the present situation, in Bezug auf die gegenwärtige Situation, I just would like to reflect, möchte ich ein bisschen nachdenken, that we have in the past, darüber, we have received so much from Baltimore, dass wir in der Vergangenheit so viel aus Baltimore empfangen haben. And now is a time to move on. Jetzt ist aber die Zeit, weiterzugehen. And God is leading us into a large place. Und Gott führt uns an einen weiten Ort. And also this, our precious brothers and sisters in Baltimore. Und unsere wertvollen Brüder und Schwestern in Baltimore. They've started an internet community. Sie haben eine Internetgemeinschaft gegründet. And you can find there a wealth of devotionals. Da kannst du ein Reichtum an Andachten finden. And they did really inspire me. Und einige davon haben mich wirklich inspiriert. And I've been reading through thousands of them. Ich habe tausende von ihnen gelesen. And I just try to make a picture. Und ich habe versucht, mir ein Bild zu machen. Because this picture is relevant to all of us. Weil Bilder sind wichtig für uns alle. And God has been so faithful with us here in Vienna. Und Gott ist so treu für uns gegenüber in Wien hier. And in this we can really look forward to a great future. Und darum können wir wirklich in eine großartige Zukunft, einer großartigen Zukunft entgegenblicken. And I would like to title today's message with. Der Botschaft heute möchte ich den Titel geben. Everything we do is sacred. Alles, was wir tun, ist heilig. And of course we understand that this doesn't mean sin. Natürlich verstehen wir, dass das jetzt nicht auf Sünde bezieht. But this will also be clarified anyway. Aber das werde ich schon noch klarstellen. First of all, the good news is. Zuerst einmal die gute Nachricht ist. In our life. In unserem Leben. There is no separation between the secular and the sacred. Dass es keine Trennung gibt zwischen dem Heiligen und dem Weltlichen. You cannot say there is world history. Geistlichen und Weltlichen. Du kannst nicht sagen, das eine ist die Weltgeschichte. And the other is church history. Und das andere ist die Kirchengeschichte. But actually you can only understand world history. Du kannst eigentlich die Weltgeschichte in terms of church history. Nur im Licht der Kirchengeschichte verstehen. And what we experience today. Und was wir heute erfahren, is an extension of the book of Acts. Ist eine Erweiterung, Erweiterung ja. Fortsetzung, der Apostelgeschichte. Except that there are no, this is very important. Except that there are no more apostles today. Of Nur, course. Dass es heute natürlich keine Apostel mehr gibt. Okay. And so I just would like to start off with one devotional here. Ich möchte also mit einer Andacht beginnen. Everything we do here on earth is sacred. Alles, was wir hier auf der Erde tun, ist heilig. Jesus left heaven and immersed himself in earth life. Jesus hat den Himmel verlassen und hat sich selbst ins Erdenleben eingebunden. Yeah. He took on himself our form and nature. Er nahm an die Form und das Wesen, our language, unsere Form, unser Wesen, unsere Sprache, family traditions, unsere Familientraditionen, our manual work, die Arbeit unserer Hände und ultimately even our sin. Und ultimativ sogar unsere Sünde. He was not worldwide. Er war nicht weltweit. He was amazingly local. Sondern erstaunlich hat er sich beschränkt auf einen Ort. Exactly. He was not 24 hours. Er war nicht 24 Stunden. He slept every night. Er hat jede Nacht geschlafen. He was not a visiting missionary. Er war kein Missionar auf Besuch. He was here until he died. Er war hier, bis er starb. He was not clergy. Er war nicht Kirchen. Klerus, ja. Klerus. He was not aloof. Er war nicht weit weg von uns. Abseits, genau. Ja. Abseits. He was not holier than thou. Er war nicht heiliger als du. He ate meals with sinners. Er aß Mittag oder Mahlzeiten mit Sündern. And he lived with sinners. Und er lebte mit Sündern. Yet he dignified all that we do. Und doch hat er alles, was wir tun, gewürdigt oder würdig gemacht. All that we live. Alles, was wir leben. Because he brought divinity into the very center of it. Weil er Göttlichkeit genau ins Zentrum gebracht hat. He brought God into everything we do. Er hat Gott in alles, was wir tun, hineingebracht. It is, here is an example. Und jetzt kommt ein Beispiel. The single mother, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, it is rushing to Billa, die noch schnell zum Billa geht, before 7 in the evening, vor 19 Uhr, has the same importance in God's eyes. Hat in Gottes Augen die gleiche Wichtigkeit. Then big personalities like maybe Billy Graham. Wie große Persönlichkeiten wie zum Beispiel Billy Graham. And nothing wrong with him. Thanks God that we have him, of course. Und natürlich super, dass wir ihn haben und er ist toll. And now I just try to somehow define a few things. Jetzt möchte ich ein paar Dinge definieren. Secular people exclude faith. Weltliche Leute schließen den Glauben aus. So they have only one side of the coin. Sie betrachten nur eine Seite der Münze. Yet the history of science has been shaped by Christians. Doch ist die Geschichte der Wissenschaft von Christen geformt worden. The major accomplishments in math and physics. Die größten Dinge, die erwirkt wurden in der Mathematik und in der Physik. In John 5:45. In Johannes 5:45. Jesus was rebuking the Pharisees. Hat Jesus die Pharisäer zurechtgewiesen? Because they were so confident that they had they knew Moses. Weil sie so sicher waren in dem, dass sie Moses kannten. And today the world is so confident that they know Newton and Einstein. Und heute verlässt sich die Welt darauf, dass sie Newton und Einstein kennt. Do not think that I will accuse you to the Father. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. There is one that accuses you. Da ist einer, der euch verklagt. Even Moses. Mose. In whom you trust. Auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. And we can today replace the name Moses with, we can replace it with maybe with Newton. Heute können wir den Namen Mose ersetzen mit zum Beispiel Newton. Or Heisenberg or whoever. Oder Heisenberg, yeah, oder wer auch, yeah, immer. Also in Matthew 16:2-3. In Matthäus 16:2-3. He answered and said unto them, when it is evening, you say it will be fair weather. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Exactly, for the sky is red. But see how they now exclude faith. Und seht, wie sie gar nicht den Glauben mit einbeziehen. And in the morning it will be foul weather today. Und früh morgens, heute stürmisches Wetter. For the sky is red and lowering. Denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Oh, ye hypocrites. Ihr Heuchler. You can discern the face of the sky. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen. But you cannot discern the signs of the times. Aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. So they limit themselves on common sense, but they exclude, their hearts have excluded faith. Sie haben sich mit gesundem Hausverstand begnügt, aber ihre Herzen haben den Glauben ausgeschlossen. And we have heard recent messages about the relationship between common sense and faith. Und in einigen Botschaften haben wir kürzlich gehört über das Zusammenkommen von gesundem Hausverstand und Glauben. And they still occupy my mind. Und das beschäftigt mich immer noch. Now religious people on the other side. Jetzt auf der anderen Seite religiöse Leute. They exclude common sense. Schließen den Hausverstand. Wie sagt man das? Schließen den Hausverstand aus. And they also have only the other side of the coin. Und sehen nur auf die andere Seite der Münze. Because common sense and faith are not diametrically opposed. Denn allgemeiner Menschenverstand und Glaube stehen einander nicht gegenüber. No, they complement each other. Sondern sie ergänzen einander. Common sense should be exhausted. Gesunder Hausverstand. Ausgeschöpft, ja. Hausverstand sollte ausgeschöpft werden. Before we think in terms of the supernatural. Bevor wir an das Übernatürliche denken. A German illustration serves best here. Eine deutsche Illustration ist hier am besten. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. We use. Warte. Wie sagt man das? I have never tried to translate it, but it would be like by aiming with guns at sparrows, aiming with big guns at sparrows with cannons. Yeah. Okay. Now we actually by God's grace. Also wir jetzt durch Gottes Gnade. We use common sense by faith. Wir benutzen den gesunden Hausverstand im Glauben, durch den Glauben. Because people in the world that don't have their common sense is retarded. Weil Menschen in der normalen Welt, die keinen Hausverstand haben, ja, sind der Hausverstand ist verkümmert, ist eigentlich verkümmert. Ihr Hausverstand ist verkümmert. Ja. And they do it. They use common sense by faith in a spirit of boldness. Also der Geistliche benutzt gesunden Hausverstand durch den Glauben in einem Geist des Mutes. Yeah, if an advertising tries to present something very cheap to me. Wenn eine Werbung mir etwas sehr billig erscheinen lässt. In the spirit of boldness. Dann kann ich mit dem Geist des Mutes. As God's child. Als das Kind Gottes. I can say no, they are lying. It's not. They are lying. Kann ich sagen, nein, die lügen. It doesn't fit. Das passt nicht. If you do the math, you end up paying so much more than they promise you. Wenn du es dir durchrechnest, dann wirst du viel mehr zahlen, als was sie dir versprechen. Now, some Christians, I hope there are not many here. Actually there are none. Some Christians may expect secular things in the world. Manche Christen, und ich glaube nicht, dass hier viele sind, oder eigentlich ist hier niemand, der so ist, sie erwarten weltliche Dinge in der Welt. And sacred things in the church. Und heilige Dinge in der Kirche. And this is, oder Gemeinde. And this is very often the case. Und das ist auch oft so. But sometimes God wants to break our concepts. Aber manchmal möchte Gott unsere Konzepte zerbrechen. By letting the opposite be true. Indem er das Gegenteil wahr sein lässt. Sometimes I get inspired. Manchmal werde ich inspiriert. And sometimes I have to get cleansed from too much religion in the church. Und manchmal muss ich mich reinigen lassen von zu viel Religion in der Gemeinde. And I'm not speaking about the leadership. Und ich spreche nicht von der Leiterschaft. Like somebody may get hurt by me being religious. Sondern jemand kann dadurch verletzt werden, dass ich religiös bin. Yeah, exactly. And now another illustration. Noch ein Bild. I always wanted to get serious. Ich wollte immer zum Ernst der Sache kommen. Oder ernst werden. Ernst werden. And stop doing adventures. Und nicht zu viel Abenteuer machen. But that was only a concept that had to be broken. Aber das war nur ein Konzept, was zerbrochen werden musste. I will come back to this adventure und stuff. Zu diesem Abenteuerzeugs werde ich noch zurückkommen. Also, when we think in terms of kingdoms, und wenn wir jetzt an die Königreiche denken, kingdoms are received like radio waves. Königreiche nimmt man auf wie Radiowellen. It doesn't matter where we are. Egal wo wir sind. But where we are tuned in. Es ist nicht wichtig, wo wir sind, sondern welchen Einflüssen wir uns öffnen. And we cannot judge people. Und wir können Leute nicht richten. If we find them in places. Wenn wir sie an Orten finden, where we don't expect them to be. Wo wir sie nicht erwarten. Now in Daniel 3:25-27. In Daniel 3, 23 bis 27. Describe it without reading it. Ich möchte das nur beschreiben, ohne es zu lesen. Now the three Hebrew boys are thrown in the furnace. Die drei Hebräer Burschen werden ins Feuer geschmissen. And all of a sudden they find a fourth man with them in the midst. Und plötzlich ist ein vierter Mann bei ihnen, mitten unter ihnen. And we know it is Jesus Christ. Und wir wissen, dass das Jesus ist. And then about this we have heard, we learned something very precious in Bible school. Und über das haben wir etwas sehr Kostbares in der Bibelschule gelernt. And it is the question. Es ist eine Frage. What is the only thing that is burned up in our trials? Was ist das Einzige, was verbrannt wird in unseren Tests? It is the cords or the chains. Es sind die Ketten oder Schnüre. That hinder us. Die uns hindern. So God's design is to bring when He brings us in this time. Also Gott hat es sich so ausgedacht, wenn er uns in diese Prüfung bringt. We get out. Absolutely free. Dann kommen wir da ganz frei heraus. And so inspired. Das ist so inspirierend. Ja, and so, and this, and the cords that hinder us from really being. Und die Stränge oder Seile, die uns hindern. And also doing. Die uns daran hindern, etwas zu sein und etwas zu tun. What God has put in the depths of our hearts. Nämlich das zu sein und zu tun, was Gott in die Tiefe unseres Herzens gelegt hat. What do we really want? Das, was wir wirklich wollen. Ja, yeah. What I mean, or I just ask, what do we really want? Oder ich frage, was wollen wir wirklich? What is our deepest desire? Was ist unser tiefster Herzenswunsch? The word desire. Das Wort Wunsch. It means désiré. Bedeutet désiré. And this means from God. Das bedeutet von Gott. So a desire that I have. Also ein Wunsch, den ich habe. It is from God. Der ist von Gott. Okay. So this is very releasing. Das ist wirklich befreiend. So God promises us to fulfill the very desires that he has put in our hearts. Und Gott verspricht uns, dass er genau die Wünsche erfüllen wird, die er in unser Herz gelegt hat. Do you have desires? Hast du Wünsche? What a question. Was für eine Frage. Do you have certain desires, expectations for this summer? Hast du bestimmte Wünsche oder Erwartungen an diesen Sommer? So I understand for the first time acknowledge in Proverbs 3:5 it says. Und ich erkenne jetzt zum ersten Mal, wie es in Sprüche 3, 5 und 6 heißt, acknowledge the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. And lean not on your own understanding. Und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Acknowledge him in all of your ways. Sondern erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So I have a desire. Jetzt habe ich also einen Wunsch. And I acknowledge him there. Und ich erkenne den dort. And I may not just ask God und vielleicht to have this desire fulfilled. Bitte ich nicht nur Gott, dass er diesen Wunsch erfüllt. Not only, nicht nur. But I just don't want to, I want to discuss everything with him. Sondern ich möchte alles mit ihm durchbesprechen. I don't want to say I want at any cost I want this to happen. Ich möchte nicht sagen, um jeden Preis möchte ich, dass das passiert. But I acknowledge him that this desire is here. Sondern ich erkenne ihn und dass dieser Wunsch da ist. And I will not have peace until I have acknowledged him there. Und ich werde keinen Frieden haben, bis ich ihn nicht dort in diesem Wunsch erkannt habe. And talk it out with him. Und es mit ihm durchbesprochen habe. The Lord will meet me at this desire. Und der Herr wird mich genau in diesem Wunsch treffen. And whether this desire comes to pass, ob dieser Wunsch sich erfüllt or not, oder nicht. But the main thing is that we have discovered God in this desire. Ist nicht wichtig, aber sondern wichtig ist, dass wir Gott entdeckt haben in diesem Wunsch. Mostly it will be fulfilled. Und meistens wird er dann erfüllt. So Psalms 37:4 is now in a brand new light. Also jetzt ist der Psalm 37:4, den lese ich jetzt ganz anders. Delight yourself also in the Lord. Und habe deine Lust am Herrn. And he shall give you the desires of your heart. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Because I'm not afraid of my desires. Jetzt habe ich also keine Angst vor meinen Wünschen. Because I bring them to God. Oder meiner Sehnsucht, weil ich sie zu Gott bringe. And very likely they have been placed there by God in the first place. Und ganz hochwahrscheinlich ist die überhaupt von Gott dahin, also hineingelegt worden in mich. Ja, yeah, and whatever this could mean. Was auch immer das jetzt bedeuten kann. The legalist may say we cannot handle freedom. Der gesetzliche Mensch mag sagen, wir können mit Freiheit nicht umgehen. He may want to protect us from freedom. Er mag uns vor der Freiheit beschützen wollen. In order to keep us from making bad decisions. Damit wir keine schlechten Entscheidungen treffen. He may want to glory with our submitted flesh. Er möchte sich darin verherrlichen, dass wir unser Fleisch untergeben. But grace is the freedom. This is a good definition that we have got within the last 6 months. Aber jetzt kommt eine gute Definition für Gnade, die wir in den letzten 6 Monaten bekommen haben. I hope I remember it right. Ich hoffe, dass ich das richtig mich erinnere. But grace is the freedom to learn from our mistakes. Sondern Gnade ist die Freiheit, dass wir von unseren Fehlern lernen können. As long as we don't hurt others, this is important. Solange wir nicht anderen damit wehtun, das ist wichtig. But how often people are not allowed to make mistakes? Aber wie oft ist es Menschen nicht erlaubt, Fehler zu machen? Before they ever have hurt anybody. Noch bevor sie überhaupt jemanden verletzen konnten. 1. Korinther 1:29. Yeah, that no flesh should glory in his presence. Dass kein Fleisch sich rühme in seiner Gegenwart. Galatians 5:1. Galater 5:1. Stand fast therefore in the liberty. So steht nun in der Freiheit. Wherewith Christ has made us free. Mit der Christus uns befreit hat. And be not entangled again. Und lasst euch nicht. Oh, I have to read this. Verstrickt euch nicht wieder. Im Joch der Knechtschaft, in the yoke of bondage. The legalist has the right theology. Der Gesetzliche hat die richtige Theologie. Most of the time. Meistens. But doesn't permit the liberty. Aber gestattet uns nicht die Freiheit. To experience the truth of it. Deren Wahrheit, die Wahrheit dieser Theologie zu erleben. Here's something we also got from Bible school 15 years ago. Und noch etwas, was ich aus der Bibelschule vor 15 Jahren God bekommen looks habe. Beyond, it is, and simple. Das ist ganz einfach. God looks beyond our faults. Gott schaut über unsere Fehler hinaus. Und he sees our needs. Sieht unsere Bedürfnisse. He sees beyond our unbelief. Er sieht jenseits von, also er sieht über unseren Unglauben hinaus. To look for a substitute. Und schaut auf einen, jemand, der unseren Platz nimmt. Also, oder er schaut jenseits unseres Unglaubens, mit dem wir nach einem Ersatz suchen. This is what sin actually means. Sin means we look for a substitute. Das ist das, was Sünde bedeutet. Wir suchen nach einem Ersatz. So he sees, we can, including myself, we don't see beyond this. False. Und ich auch, wir alle tun das, wir schauen nicht über diese Fehler hinaus. We wouldn't think of helping somebody who is looking desperately for a substitute. Wir würden nie drauf kommen, jemandem zu helfen, der einen Ersatz sucht. Instead of praying and letting him find the real thing. Anstatt dass wir beten und es zulassen, dass er das Richtige findet. And when he has the real thing. Und wenn er das Richtige gefunden hat. He has no more problem with the temptation. Dann hat er keine Schwierigkeiten mit Versuchungen. In that area. In diesem Bereich. And then there are only 999 areas left. Und dann gibt's nur mehr 999 andere Bereiche. Okay. So. So, now, I want to decide now between God's formal authority and God's moral authority. Ich möchte unterscheiden zwischen Gottes formaler und moral. Und moraler Autorität. God's formal authority is forceful. Gottes formale Autorität ist zwingend. And here's a great example in Philippians 2:10. Und hier ist ein großartiges Beispiel aus Philipper 2:10. That at the name of Jesus every knee should bow. Dass im Namen Jesu jedes Knie sich beugen wird. Of things in heaven and things in earth. Sowohl Dinge im Himmel als auch Dinge auf der Erde. And things under the earth. Und Dinge unter der Erde. There is no choice. Es gibt keine Wahl. But here on earth, aber hier auf der Erde, he wants to inspire us, möchte er uns inspirieren, by his moral authority, durch seine moralische Autorität. He wants us to discover his laws of grace. Er möchte, dass wir seine Gnadengesetze entdecken. Just as mankind discovered gravity, genauso wie die Menschheit die Schwerkraft entdeckt hat, Radiowellen or aerodynamics. Oder Aerodynamik. He wants us to be adventurous. Er möchte, dass wir Abenteurer werden. He wants us to be explorers. Dass wir Entdecker sind. See, I said before when I was mentioning adventure. Also ich habe ja gesagt, dass ich nochmal zurückkomme. And I promised I would come back to that. Zu diesem Thema, wie heißt das? Abenteuer. So he wants us to be adventurous. Er möchte, dass wir Abenteurer sind. So why should I try stop being an adventurer? Also warum soll ich mich bemühen, aufzuhören, kein Abenteurer zu sein? Yeah, and the same thing for us. Das gleiche gilt für uns. Let's be adventurous. Lasst uns Abenteurer sein. And you are. Und das sind wir. Seid ihr. So don't be afraid to enjoy something. Habt keine Angst davor, etwas zu genießen. Because enthusiasm comes from God. Weil Begeisterung kommt von Gott. Enthusiasm includes the syllable theos. It comes from the syllable theos. In dem Wort Begeisterung steht das Wort Geist. Enthusiasm means from God. Und Enthusiasmus, also auf Englisch steht da Theos drin, von Gott heißt das. And the church may not profit primarily all the time. Die Gemeinde mag davon nicht jetzt zuerst profitieren. Unmittelbar. Unmittelbar. But secondarily. Sondern als zweite secondary. Auswirkung. Science, art, literature, hobbies. Wissenschaft, Kunst, Literatur und Hobbys may flow in the church secondarily. Können als Auswirkung in die Gemeinde einfließen. There is just one quote from a brother on this internet community. Jetzt kommt noch ein Zitat von einem Bruder in dieser Internetseite. There is a real and good dream within you that is worth developing. Es gibt einen echten und guten Traum in dir, der, von dem es sich lohnt, dass er entwickelt wird. I would say it's probably from God himself. Ich möchte sagen, dass er wahrscheinlich von Gott selbst ist. And will not hurt you or the church if you pursue it. Und dich und die Gemeinde dir nicht schaden wird, wenn du dem nachgehst. It is probably the very thing that will bring life to you. Wahrscheinlich ist es genau das, was dir Leben geben wird. Your family, auch deiner Familie and the church. Und der Gemeinde. It will probably spill out to places you never thought it wahrscheinlich would. Wird es überfließen an Orte, von denen du dir das nie gedacht hättest. So, short in closing, God's library. Zum Abschluss, Gottes Bücherei. We have the word of God. Wir haben das Wort Gottes. We have creation. Wir haben die Schöpfung. We have the conscience. Wir haben das Gewissen. We have history. Wir haben die Geschichte. And we have the lives of each other. Und wir haben die Leben untereinander, unsere Leben. The testimonies of each other. Unsere Zeugnisse. God's character can be perceived in nature. Gottes Charakter kann man in der Natur sehen. Not only his perfection. Nicht nur seine Vollkommenheit. And our Lord was using object lessons from his book, from this book frequently. Und unser Gott verwendet, veranschaulicht uns Dinge durch dieses Buch, also die Natur. Who we are and what we do is sacred. Wer wir sind und was wir machen ist heilig. God allowed us to perceive colors. Gott hat uns erlaubt, dass wir Farben sehen können. The world is not black and white. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. In the midst of an ungodly world, mitten in einer gottlosen Welt, that is lying to us about evolution, die uns belügt, also dass die Evolution wahr ist, and so on and so on, und so weiter, we perceive traces, können wir Spuren erkennen of his sacredness, seiner Heiligkeit, through art, durch die Kunst, Literature, Literatur, Music and Musik films. Und Filme. The beauty of creation can be found 4000 meters below sea level. Die Schönheit der Schöpfung kann man 4000 Meter unter der Meeresoberfläche sehen. Colors that nobody has ever seen. Farben, die niemand jemals gesehen hat. In Universum they have shown expeditions that were shining around with flashlights. Im Film, in der Sendung Universum, sieht man Berichte, Expeditionen, wo sie mit so Taschenlampen unten scheinen. And they have seen design in animal life. Und sie haben Design gesehen im Tierleben. Which was didn't make sense for them to be so rich and so full. Was für sie unbegreiflich war, warum das so reich und vielfältig so ist. So full of color, so colorful. So farbenfroh. What are they having these colors for? Nobody's ever sees them. Warum haben die so viele Farben? Niemand sieht die. Except in the last 30 years before the Lord returns, maybe. Vielleicht nur in den letzten 30 Jahren, bevor der Herr wiederkommt. But this is for me also, it serves me as an illustration. Aber das dient mir auch als Bild. This unexposed animal or fish that nobody is not aware of. Dieser farbenfrohe und toll designte Fisch, den noch nie jemand gesehen hat. Den vergleiche ich. For example. Zum Beispiel. With a mother helping her kids making it through school. Mit einer Mutter, die ihren Kindern hilft, es durch die Schule zu schaffen. She may never get applause. Vielleicht wird ihr niemand applaudieren. She may not never be acknowledged. Vielleicht wird niemand je anerkennen, as a big hero of faith. Dass sie ein großartiger Glaubensheld ist. And also she may not get a pension for this by the world either. Wird, die Welt wird ihr das nicht zurückzahlen. But for God this is this hidden beauty. Aber für Gott ist es eine versteckte Schönheit. Acts 14:17. Apostelgeschichte 14:17. Nevertheless he left not himself without witness. Gott hat sich nie unbezeugt gelassen. In that he did good. Darin, dass er Gutes getan hat. And gave us rain from heaven. Und uns Regen vom Himmel gegeben and hat. And fruitful seasons. Und fruchtbare Zeiten. Filling our hearts with food and und eure Herzen mit Speise. Gladness. Und Fröhlichkeit erfüllte. So, in Galatians 2:20, we may have heard this very often. In Galater 2:20, das haben wir vielleicht schon oft gehört. We don't have to turn there. Ihr müsst dort nicht hinblättern. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Ich bin mit Christus mitgekreuzigt und dennoch lebe ich. Yet not I, but Christ that lives in me. Doch nicht ich, sondern Christus in mir. The Lord Jesus Christ wants us to walk in a mystical union with him. Der Herr Jesus möchte, dass wir in einer geheimnisvollen Einheit mit ihm leben. Where we don't hear him from the outside necessarily. Wo wir ihn nicht notwendigerweise von außen hören. But from the innermost part of our being. Sondern aus den tiefsten Bereichen unseres Seins, unseres Wesens. And when weak and humble people who learned to walk with him alone. Wenn schwache und demütige Menschen, die es gelernt haben, mit ihm allein zu gehen, come together, sich versammeln, there is a full expression of the body of Christ. Gibt es einen vollen Ausdruck des Leibes Christi. For example, in closing, zum Beispiel zum Abschluss. I got the idea for today's message. Die Idee für die Botschaft heute from God, of course, habe ich natürlich von Gott bekommen. On my fitness walks from and to my workplace. Aber bei meinen Fitness Spaziergänge yeah. von und zur Arbeit. It was doing an activity that I absolutely enjoy. Es war während einer Aktivität, die ich absolut genieße. Enjoy much more than I would studying at my desk at home. Viel mehr genieße, als ich das zu Hause, das Studieren zu Hause am Schreibtisch genießen würde. Let's pray. Beten wir. Dear Father, thank you for all brothers and sisters that are here with us. Lieber Vater, danke für alle Brüder und Schwestern, die hier mit uns sind. Thank you for this Wednesday night. Danke für diesen Mittwochabend. Thank you for your faithfulness. Danke für deine Treue. Thank you that you've made us people with real joy. Danke, dass du uns zu Leuten mit wirklicher Freude gemacht with hast. Real dreams, with real passions. Mit echten Träumen und echter Leidenschaft. And with an amazing future. Und mit einer ganz erstaunlichen Zukunft. Bless the rest of this evening. Segne den Rest dieses Abends. Father, we ask for Pastor Rob and Mary. Vater, wir beten, dass du Pastor Rob und Mary segnest. That they would be filled like never before. Dass sie erfüllt werden wie noch nie vorher. Relaxed like never before. Und entspannt wie noch nie vorher. And that you would guide them home here safely. Und dass du sie behütet wieder hierher zurückführst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.